Hallo? Hallo? Willst du mich verarschen oder was? Wer ist denn da? Alter, pass auf, ey. Diese scheiß Musik, Mann. Pass auf. Oh, was? Satan, bist du das? Was, Mann? Ich höre grad Extrem, ja. Schreibt der Boku Jam, ja, mit dem Homs. Ja. Von wegen geile Musik. Ich höre. Und alles Scheiße. Alles Kommerz, Alter. Willst du mich verarschen? Ich spiel mal Rock, Mann. Rock? Soll ich Rock'n'Roll spielen? Ja. Ja? Dark Metal. Okay. New Metal. Hä? New Metal. Was? New Metal. New Metal? Ist doch dein scheiß Kommerz, ey. Was ist das für eine Musik, ey? Scheiß auf Jam. Okay. Bitte pass auf, ich höre jetzt wieder rein, ja? Und wenn da kein Rock ist und kein Metal, ich komm vorbei, häng mir auf meinen scheiß Fleischhaken, zieh dir die Haut ab und lutsch dir die Eier. Ja, machst du das? Also das letzte hörte sich ja ganz gut an mit Lutschen. Du wirst es sehen. Also. Was ist das denn da? Was ist denn da hinten am Klopfen? War bestimmt sein Freier. Er ist eine Domina. Keine Ahnung, wer das war.